auf der Zauberdrachen lebte am Meer, auf einem Inselparadies, doch das ist schon lange her. Der kleine Jackie Paper liebte den Puff so sehr und ritt auf Puff vergnügt und fuhr oft über Land und Meer. Oh, Puff, der zarte Drachen, lebte am Meer, auf einem Inselparadies, doch das ist schon lange her. Puff, der zarte Drachen, lebte am Meer, auf einem Inselparadies, doch das ist schon lange her. Und lockte sie die Ferne, schwamm Puff bis nach Shanghai. Von seinem Rücken rief dann laut der Jackie froh Ahoi. Die Schiffe der Piraten, die nahmen gleich reißaus. Und alle riefen Puff in Sicht, wir segeln schnell nach Haus. Oh, Puff, der Zauberdrachen lebte am Meer, auf einem Inselparadies, doch das ist schon lange her. Puff, der Zauberdrachen lebte am Meer, auf einem Inselparadies, doch das ist schon lange her. Ein Drachen, der lebt ewig, doch kleine Boys, oh nein. Und so kam für Puff der Tag und er war ganz allein. Jackie kam nie wieder, einsam lag der Puff am Strand und hieb mit seinem Drachenschwanz hoch in die Luft den Sand. Er weinte Drachentränen, traurig war sein Blick, doch seine Tränen brachten ihm den Jackie nicht zurück, weil er mit klein Jackie den besten Freund verlor. Schloss er sich in die Höhle ein und kam nie mehr hervor. Oh, Puff, der Zauberdrachen lebte am Meer, auf einem Inselparadies, doch das ist schon lange her. Puff, der Zauberdrachen lebte am Meer, auf einem Inselparadies, doch das ist schon lange her.